So, die älteren Sachen müssen wir vielleicht noch nicht mal eingehen, aber um Kampf um Kobane wird es zwischendurch nochmal gehen, weil es quasi der Vorläufer ist, oder quasi Band Nummer 1 von Kampf um Rojava, das ist quasi aufeinander aufbaut. Wir haben bei der ersten Publikation eher versucht, naja, so die 2000er Jahre bis 2015 etwa zusammenzufassen, zu analysieren, zu schauen, was in der Türkei, aber auch in Nordsyrien passiert ist. Und immer unter der Prämisse oder unter der zentralen These, dass eigentlich die kurdische Frage das Wichtige ist. Also, wenn man sich die Türkei anschaut, wenn man sich den Nahen Osten anschaut, dann ist immer die Frage, was ist sozusagen der zentrale Faktor? Was ist der Schlüssel, um das Ganze zu verstehen? Und da gibt es ganz viele verschiedene Schlüssel, die benutzt werden. Einige reden davon, dass Religion ein Schlüssel sei, um die Religion zu verstehen. Das glauben wir nicht, sondern um die Türkei zu verstehen, um das, was in der Türkei ja, seit Gründung der Republik passiert ist, um zu verstehen, muss man die kurdische Frage verstehen. Darauf baut es auf und schaut sich eben an, was hat sich in Nordsyrien, in Rojava aufgebaut. Und damals war der IS noch relativ wichtig, den IS gibt es heute eigentlich faktisch nicht mehr. Deswegen versuchen wir dort auch zu verstehen, zum einen die Ideologie des IS, aber auch die Attraktivität des IS. Es gab ja damals eine sehr große Welle von Sympathisanten, die auch aus Europa dorthin gegangen sind. Das sind jetzt diejenigen, die jetzt zurückgeholt werden sollen. Also IS-Mitglieder, die aus Europa dorthin gegangen sind. Aber auch viele Menschen aus der Region, die sich diese Gruppe angeschlossen haben. Und das ist eben die Frage, warum haben sie es getan? Das wird hier beschrieben. Das lassen wir jetzt mal hier ein bisschen außen vor und konzentrieren uns jetzt eher auf Kampf um Rojava. Da geht es hauptsächlich darum, dass wir diese letzte Phase seit 2015 verstehen, also die letzten 3, 4 Jahre. Und auch da ist die zentrale These, dass eigentlich mit der kurdischen Frage sich etwas 2015 entwickelt hat, was dann eigentlich sehr, sehr viel für den weiteren Prozess Aussagekraft hat. Warte ganz kurz. Ja. Genau. Und zwar ist eigentlich wenn man so will, der Schlüsselereignis sind die Wahlen 2015 im Juni. Das sind die Wahlen, bei der die AKP, die Regierungspartei, zum ersten Mal ihre Mehrheit verloren hat. Also die AKP unter Erdogan regiert seit 2002 in der Türkei durchweg ohne Koalitionspartner, aber mit einer eigenen Mehrheit. Das hat auch viel damit zu tun, dass in der Türkei eine 10%-Hürde bei Wahlen existiert. Das heißt, kleinere Parteien fliegen ohnehin raus. Also Parteien wie die Grünen zum Beispiel oder Linke wären im türkischen System einfach gar nicht im Parlament drin. Dadurch kann die AKP mit einer 40% an Stimmen die Mehrheit im Parlament sichern und hat eigentlich damit seit 2002 eigentlich stabil regiert. Und Oppositionskräfte wie zum Beispiel die JHP, von denen heutzutage viel die Rede ist, auch eigentlich ganz gut ausgebotet. Das ändert sich eigentlich erst im Laufe des sogenannten Friedensprozesses. Also es gab unter der AKP-Regierung eine gewisse Annäherung, eine gewisse Öffnung in der kurdischen Frage, dass man zum ersten Mal den Anschein entstanden ist, dass die kurdische Frage nicht mehr militärisch gelöst werden soll, sondern über den friedlichen Weg. Also worüber ich die Doktorarbeit schreibe, beschreibt eigentlich, dass immer wieder versucht wurde, durch Militäroffensiven, durch Massaker, durch schon genozidale Politiken, die kurdische Frage zu lösen, indem man die Kurden einfach unterdrückt hat. Und dann, ab 2013 etwa unter der AKP, entwickelt sich die kurdische Öffnung, heißt es in der Türkei. Und das ist eine Art Friedensprozess, ein gewisser Reformprozess unter der AKP, weswegen dann die kurdische Bevölkerung sehr viele Hoffnung hatte, dass sie zum ersten Mal nicht mehr zu den Waffen greifen muss, um ihre Interessen zu vertreten, sondern zum ersten Mal über Parlament und über Wahlen ihre Interessen vertreten konnte. Die AKP hat den Friedensprozess deswegen auch eröffnet, um an der kurdischen Front Ruhe zu haben, weil gerade in den Jahren 2013 ist auch Gezi, daran erinnert ihr euch vielleicht noch, das heißt, die AKP hatte an anderen Orten zu kämpfen und hat eigentlich versucht, mit dem Friedensprozess die kurdische Frage erstmal stillzulegen. Es hat auch recht gut funktioniert, weil die kurdische Bevölkerung eigentlich sehr gut sich daran erinnert, was Krieg bedeutet. Also es gab in den 90er Jahren einen sehr blutigen, sehr dreckigen Krieg, bei der viele Zivilisten, tausend Zivilisten umgebracht wurden. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich die kurdische Bevölkerung zu sehr vielen Zugeständnissen bereit war, um zu sagen, wir akzeptieren fast alles, Hauptsache Frieden. Das war eigentlich die Stimmung. Und es war auch nicht, auch diese Stimmung war auch dafür mitverantwortlich, dass die auch die PKK, die eigentlich gar nicht so viel für den Friedensprozess war, sich da jetzt nicht zurückhalten konnte. Also hätte sie sich so dann gedacht, wir machen den Friedensprozess nicht mit, weil wir wissen, was eigentlich die AKP vorhat, dann wär die PKK selbst unter kurdische Kritik geraten. Deswegen haben sie diesen Friedensprozess eine Zeit lang mitgetragen. Dieser Friedensprozess hat aber nicht dazu geführt, was die AKP eigentlich wollte, nämlich Ruhe an der kurdischen Front, sondern zu Entstehen der linken pro-kurdischen Partei HDP und zu einem massiven Wahlerfolg für die HDP. Wodurch dann im Juni 2015 zum ersten Mal die AKP ihre Mehrheit im Parlament verloren hat. Also es war zum ersten Mal. Seitdem ist das auch nie wieder passiert. Es ist das einzige Zeitfenster, weil die AKP nicht mehr eigentlich regieren konnte. Und das hat dann in der AKP auch bei Erdogan selbst zu einem Umdenken geführt. Also wenn Friedensprozess nicht mehr uns dienlich ist, was machen wir dann? Wir müssen das dann die Spielregeln ändern. Und wenn man keinen Frieden hat, dann haben wir eben Krieg. Und dadurch hat man dann nach den Wahlen eigentlich relativ schnell klar gemacht, dass man Neuwahlen erreichen will. Und diese Neuwahlen sollten dann in einer Stimmung passieren, in der eben Terror, Krieg vorherrschend war und eigentlich den Kurden signalisiert wird, dass eigentlich der zivile Weg für sie nicht funktioniert. Also es gab direkt nach dem, eigentlich einen Monat nach den Wahlen im Juni, Anschläge gegen linke kurdische Kräfte im Süden der Türkei. Es gab Angriffe auf HDP-Büros landesweit und es war klar, dass eigentlich die innenpolitische Lage eskaliert werden soll. Und es hat auch funktioniert, dass etwa im August, September, dann wieder der Krieg ausgebrochen ist. Also auch die PKK hat den Friedensprozess dann gekündigt. Aber es gab zuvor schon türkische Luftangriffe auf Nordirak, auf die PKK-Stellung dort. Das heißt, der Krieg war wieder da. Und die kurdische Bevölkerung hatte quasi die Lektion zu lernen, dass der zivile Weg für sie nicht funktioniert, dass der parlamentarische Weg für sie verschlossen ist. Und dadurch sollte dann auch bei den Neuwahlen im November 2015 dafür gesorgt werden, dass die HDP ja am besten aus dem Parlament rausfliegt, also unter 10% bleibt, aber zumindest geschwächt wird. Und Ziel Nummer 2 war für die AKP, dass man die türkischen Nationalisten noch stärker auf die eigene Seite zieht. Zuvor gab es durchaus auch Kritik von türkischen Ultranationalisten, also zum Beispiel die Grauen Wölfe haben die AKP durchaus kritisiert, dass sie überhaupt mit diesem Terroristen verhandelt. Das war für sie überhaupt nicht akzeptabel. Und wenn die AKP dann selber Krieg führt, sind natürlich die Grauen Wölfe natürlich auf Seiten der AKP, auf Seiten des Staates, was sie auch schon immer sind. Also sobald eine Regierung Krieg führt gegen Kurden, sind die Grauen Wölfe immer fest an der Seite des Staates. Das hat auch recht gut funktioniert. Also aus Sicht der AKP hat dieser Krieg politisch sehr gut gewirkt. Bei Neuwahlen wurde die HDP deutlich geschwächt. Und es ist eigentlich zu einer faktischen Koalition gekommen zwischen AKP und der MHP, also den Grauen Wölfen. Und diese Koalition besteht eigentlich bis heute. Ist es nicht formalisiert? Also in der AKP-Regierung sind es keine MHP-Minister, aber die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut, dass auch zum Beispiel im Staatsapparat Graue Wölfe aufgenommen werden, dass im Militär Graue Wölfe verstärkt eine Rolle spielen. Also diese Kooperation funktioniert sehr, sehr gut. Und dieser Krieg hat auch dazu geführt, dass die HDP geschwächt wurde und die übrigen Oppositionsparteien sich auch von der HDP abgewandt haben. Also man muss das so vielleicht wissen, es gibt neben der AKP und der HDP gibt es zwei nennenswerte Parteien, das ist einmal die MHP, hatte ich schon erwähnt, bei etwa 10-15% immer bei Wahlen. Und dann die Hauptoppositionspartei ist die JHP, also die Partei von Kemal Atatürk, also quasi die Staatspartei per excellence, die oft in Deutschland als sozialdemokratisch bezeichnet wird, aber sozialdemokratisch ist eigentlich eher irreführend. Es geht nur darum, dass sie bei Fragen der Religion etwas säkularer sind als die klassischen islamisch-konservativen Parteien, wie etwa die AKP. Aber wenn es zum Beispiel um die Frage des Staates geht, wenn es um die Kurdenfrage geht, dann sind die Differenzen sehr, sehr klein. Dadurch ist dann auch in diesem Kriegszustand eben zu einer auch Unterstützung der JHP für die AKP-Regierung gekommen, sowohl was die Militärintervention in Syrien und Irak angeht, was aber auch die Inhaftierung der HDP-Abgeordneten angeht. Also danach wurden auch anschließend Ende 2015, Anfang 2016 wurden auch einige HDP-Abgeordnete inhaftiert mit Zustimmung der GHP. Also ihre Immunitätsvorwurf wurde im Parlament aufgehoben und da haben alle Parteien, bis auf die HDP selbst, dafür gestimmt. Also AKP, GHP und MHP. Das heißt, die AKP hat eigentlich sozusagen mehrere Ziele erreicht durch den Krieg, war aber auch dann darauf angewiesen, diese Unterstützung der türkischen Nationalisten weiter aufrechtzuerhalten. Also das erklärt vielleicht auch die fortwährende Intervention, die Kriege im Nahen Osten, auch gegen die kurdischen Kräfte in der Türkei, dass eigentlich das, also das muss die AKP-Regierung wieder liefern, um die Unterstützung der türkischen Faschisten für sich zu sichern. Genau. Zum Krieg selbst will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also da habe ich auch einiges, also ich finde zum Beispiel im Blog ganz viele Berichte im Neuen Deutschland über verschiedene Massaker, Kriegsverbrechen. Es gab zum Beispiel in Jizre ein Massaker an etwa, also da sind, Zahlen sind schwierig, aber etwa 180 Zivilisten ermordet worden durch die türkischen Sicherheitskräfte, indem man die Kellerräume, in denen die Menschen hingeflüchtet sind, in Brand gesteckt hat und einfach diese Menschen hat ja, sterben lassen. Anschließend alle Beweise vernichtet. Das heißt, da ist überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wer ist tatsächlich in den Kellerräumen gestorben, also es sind ganz viele Menschen einfach verschwunden. Sie existieren schlichtweg nicht mehr, aber man weiß aufgrund von verschiedenen Hinweisen, dass sie dort waren, aber jetzt sind sie einfach schlichtweg nicht mehr da. Zu dem Massaker in Jizre gibt es auch eine Anzeige, also eine Strafanzeige in Deutschland, weil es ist inzwischen möglich. Man kann in Deutschland zwischen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen woanders auch anklagen. Die Schrift liegt seit 2016 oder 2017 bei der Bundesstaatsanwaltschaft, die aber nichts unternimmt. Also das liegt da einfach nur. In anderen Fällen wird tatsächlich ermittelt. Also es gibt zum Beispiel eine Akte zu den Kriegsverbrechen in Syrien. Dort wird ermittelt, es wurden auch schon erste Haftbefehle schon erstellt. Im Fall der Türkei wird das nicht passieren, weil dort sind neben türkischen Generälen auch Erdogan und der damalige Ministerpräsident auch erwähnt. Das heißt, das ist eigentlich ausgeschlossen, dass es zu einem solchen Verfahren kommt. Aber es gibt ganz viele Fälle, die recht gut dokumentiert sind. Es gab in Wann eine Erschießung von etwa 10 Zivilisten, relativ am Anfang des Krieges. Auch das ist recht gut dokumentiert. Aber all diese Fälle führen nicht dazu, dass es das irgendwo deswegen Anklagen erhoben wird. In der Türkei sowieso nicht. Also da gibt es quasi de facto Straffreiheit. Aber auch nicht in Europa oder in Den Haag oder so. Das ist nicht der Fall. Es gab immer wieder Versuche. Aber die Versuche werden abgeschmettert, wenn man sagt, erst muss der Rechtsprozess in der Türkei ausgeschöpft sein. Also muss quasi die Gerichte in der Türkei Schritt für Schritt dort vorgehen. Das ist natürlich illusorisch, also aber das wissen auch alle. Gut. Also es gibt da auch eine gewisse europäische Verantwortung, dass man da dort nichts unternimmt, obwohl man eigentlich relativ viel weiß. Bei dem Fall von Jizre bin ich auch, ich habe das quasi ein bisschen begleitet, auch publizistisch, deswegen weiß ich das relativ genau, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Also man hat sich quasi den Fall rausgesucht, der am besten dokumentiert ist und ist keine Fälle genommen, die etwas unsicherer sind. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Fällen, wo man nicht ganz genau weiß, was da passiert ist, wie viele Menschen umgekommen sind und so weiter. Im Fall von Jizre ist eigentlich recht gut dokumentiert. Dieser Krieg hat insgesamt etwa 8000 Menschen das Leben gekostet, auf der kurdischen Seite. Die türkische Regierung sagt, dass das alles Terroristen sind. Also wenn man die Statistiken der türkischen Armee sich anschaut, dort ist von keinen zivilen Opfern, null zivilen Opfern die Rede. Auch zum Beispiel die Fälle in Jizre, auch das sind alles Terroristen, wird so erzählt. Etwa eine halbe Million Menschen wurde vertrieben aus den Kriegsgebieten. Also viele sind erstmal in den Westen der Türkei geflohen oder in die Region geflohen, in die Gebiete, die noch relativ friedlich sind. Aber inzwischen auch nach Deutschland sind viele geflohen. Es gibt auch viele zum Beispiel Menschen, die aus Jizre, aus anderen umkämpften Städten nach Deutschland geflüchtet sind. Es wurde eine ganze Reihe von Städten wurde ausradiert. Also wirklich, wenn man sich die Luftbilder anschaut, wenn man sich die Satellitenbilder anschaut, dann sieht man tatsächlich Stadtteile, Städte, die einfach nicht mehr existieren. Die Altstadt von Sur, eigentlich unter UNESCO-Schutz, ebenfalls vollkommen ausradiert und soll irgendwann neu aufgebaut werden, aber ohne die lästigen Bewohner, die bis dahin gelebt haben. Also ein sehr blutiger Krieg, ein sehr schlimmer Krieg, ein Krieg mit sehr, sehr vielen Opfern, aber politisch für die AKP ein Riesenerfolg, muss man einfach feststellen. Auch deswegen, weil die kurdischen Opfer im Westen der Türkei keinen besonderen Aufschrei produziert haben. Also man weiß, was dort passiert, weil in vielen Fällen auch die Täter über Social Media, über andere Kanäle auch ihre Taten verbreiten. Also die schämen sich jetzt nicht, sondern das wird quasi auch genutzt, um Angst zu machen gegenüber potenziellen Gegnern. Also zum Beispiel Journalisten wie ich kriegen dann einfach diese Bilder mit dem Hinweis, so wird es ja auch ergehen und ähnliches. Das heißt, die Täter schämen sich jetzt dafür nicht. Es gibt auch ganz viele Aufnahmen von den Tätern selbst, wie sie Leute erschießen und so weiter. Aber das führte eben nicht zu einem medialen Aufschrei in der Türkei, auch nicht zu keinem Aufschrei in der Öffentlichkeit. Nur unterliegend gab es Proteste, die aber dann wieder das Ziel wurden von Terroranschlägen, etwa des IS. Es gab in Ankara eine Demonstration für den Frieden, bei der zwei Selbstmordattentäter des IS sich in die Luft gesprengt haben, über 100 Tote. Und anschließend ist die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas reingegangen und hat die Überlebenden beschossen. Dann gab es auch weitere Tote. Und auch da ist zum Beispiel bis heute nicht ganz aufgeklärt, wie konnte es überhaupt zu den Taten kommen, was wusste man schon im Vorfeld über die Attentäter, und eigentlich ist davon auszugehen, dass der türkische Geheimdienst eine Ahnung hatte, was passieren wird, aber da es die Richtigen trifft, hat man diese Anschläge geschehen lassen. Das ist eigentlich eine gängige Theorie. Wir werden aber erstmal keine Aufklärung haben, weil natürlich türkische Gerichte, türkische Staatsanwaltschaften und auch die türkische Polizei sich nicht damit beschäftigt und diese Fälle aufklären wird. Genau, also diese Proteste wurden zum Teil auch einfach gewaltsam niedergeschlagen, wenn man so will. In anderen Fällen wurden tausende Menschen inhaftiert, Proteste auf der Straße, auf verschiedenen Wege zerschlagen. Aber man muss auch selbstkritisch sagen, so viele waren es dann doch am Ende doch nicht. Also die breite Öffentlichkeit ist nicht auf die Straße gegangen, sondern es war schon klar, dass die Linken und die Kurden, und das war es auch schon fast. Aber diese Proteste gab es tatsächlich zeitlang und die wurden dann zerschlagen. Bei Neuwahlen, also im 2015 im November, hat die AKP, wie gesagt, wieder ihre Mehrheit bekommen. Es reicht über 40% und es reicht dann für die Mehrheit im Parlament. Und seitdem gibt es eben die de facto Koalition mit den türkischen Faschisten anhand der Kurdenfrage im Prinzip. Und das war auch quasi der Türöffner für ganz viele Projekte der AKP, unter anderem zum Beispiel das Präsidialsystem, wo konnte auch dann erst dann durchgesetzt werden mit Unterstützung der türkischen Faschisten, mit den Unterstützung der Grauen Wölfe, die bis dahin dagegen waren, nicht weil sie große Demokraten sind, sondern weil sie eben der AKP unterstellt haben, dass sie islamistisch ist, dass sie mit Terroristen verhandelt und so weiter. Aber als klar war, dass so sehr viele Punkte zwischen AKP und MHP einig sind, hat man diesen Prozess unterstützt, sowohl im Parlament als auch beim Referendum. Das heißt, auch das Präsidialsystem, was heute existiert, basiert eben auch auf dieser Koalition. Also diese Koalition, auf diese Kriegskoalition ist eigentlich recht stabil bis heute. Aber eben auch fortwährende Eskalation sowohl in der Türkei als auch im Nahen Mittleren Osten. Wir sehen die Luftangriffe in Nordirak, die begrenzten Interventionen in Nordirak und die größeren Interventionen und Angriffe in Nordsyrien. Es gab schon 2016 eine Intervention in der Gegend von Jarablus, später der Afrin-Krieg. Und all das zeigt eigentlich, dass eigentlich das fortwährend nötig ist, diese Eskalation am Laufen zu halten, weil sonst eigentlich diese Einigkeit zwischen AKP und MHP wieder aufbröckeln würde. Und das versuchen wir irgendwie zu beschreiben, und deswegen ist zum Beispiel bei uns auch anders. Es gibt eine quasi ähnliche Publikation von einem anderen Autorenkreis, wo eigentlich dieser Putschversuch 2016 als zentral gesehen wird. Und das spielt bei uns sicherlich eine Rolle, aber es ist deutlich sekundär gestellt. Weil wir jetzt nicht sagen, das hat dazu geführt, dass der ganze Repressionsapparat hochgefahren wurde, sondern wir sehen eigentlich durchaus, dass eigentlich zuvor die Repression ohnehin aufgefahren wurden. Es gab dann eine Legitimation dieser Repression auf weitere Zielgruppen, zum Beispiel auf die Gülen-Bewegung und auf andere Kräfte auszuweiten. Aber die Repression an sich war schon vorher da. Die Haltung der AKP war eigentlich die gleiche. Das Präsidialsystem war sowieso am, also wollte eh durchgesetzt werden. Es gab dann durchaus eine Legitimation für die AKP-Regierung, sozusagen diesen Putsch verhindert zu haben. Aber sozusagen das zentrale Ereignis der letzten Jahre, das würden wir dann nicht sehen. Deswegen gibt es sozusagen unterschiedliche Gewichtungen, was wir als wichtig sehen. Und da ist eben dieser Neuwahlen und anschließend Krieg ab 2015 eigentlich für uns das Entscheidende. Genau. Wenn man sich sozusagen darüber austauscht, kann man, ja, es ist natürlich ein recht pessimistisches Bild. Also muss ich jetzt nichts vormachen. Wir haben Tausende von Toten, wir haben ein autoritäres Regime, das sich durchaus über Wasser halten kann. Die Opposition ist gespalten und die linke Opposition, insbesondere wofür wir uns ja eher interessieren, ist auch marginalisiert und am Rand gedrängt und hat wenig Chancen, sich mit anderen Kräften zu verbinden. Das heißt aber nicht, dass das Regime selbst stabil ist. Und da sind, das versuchen wir auch zu beschreiben, es gibt sozusagen zwei Punkte, wo das Regime eine gewisse Schwäche zeigt. Das erste ist natürlich die Wirtschaftskrise, die bis heute nicht im Griff ist. Es gab eine massive Abwertung der türkischen Lira, einen massiven Rückgang der Auslandsinvestitionen, aber die von der Türkei dringend benötigt wird. Und das zentrale Problem der türkischen Wirtschaft ist, dass der Wirtschaftswachstum der letzten Jahre nicht hauptsächlich im Bausektor stattgefunden hat. Also es gab einen massiv kreditfinanzierten Boom im Bausektor. Man hat Flughäfen gebaut, Autobahnen gebaut, Straßen gebaut und so weiter und so fort. Man will die Bagdadbahn neu bauen. Also ein riesen Paket an Ausgaben. Und im Laufe dieser Ausgaben ist natürlich ein gewisser Wachstum da, weil das Geld wird quasi ausgegeben. Ne? Es werden Dinge gebaut. Aber die Frage ist, wenn die Dinge gebaut sind, wenn die Flughäfen gebaut sind, wenn die Brücken gebaut sind, Autobahnen gebaut sind und so weiter, wird das rentieren? Oder ist man eigentlich auf so einem Riesenberg Schulden und muss dann schauen, wie man diese Schulden begleicht? Und das wird wahrscheinlich irgendwie ein Moment der Wahrheit sein, dass es noch nicht aufgeht. Also wir haben ähnliche Immobilien, zum Beispiel Blasen, auch schon zuvor in Spanien erlebt, in Argentinien erlebt. Das ist eigentlich so quasi der Klassiker, dass autoritäre Regime oder nicht ganz demokratische Regime versuchen, über den Bausektor eigentlich so einen Boom zu generieren. Und dann ist eben die Frage, was passiert, wenn all diese Dinge gebaut sind. Das ist im Fall der Türkei ebenfalls ungesichert. Also der dritte Flughafen Istanbul, da ist eigentlich eher schon klar, das ist nicht wirtschaftlich, aber war für die AKP-Regierung sowohl als Prestigeobjekt, aber auch als Wirtschaftswachstumsfaktor relevant, wichtig. Aber irgendwann ist das Ding gebaut und dann steht es wahrscheinlich leer. Das ist so das eine. Also das haben sie sicherlich nicht im Griff. Und da sind sie auch sehr stark angewiesen, sich gut zu stellen, sowohl mit der EU, aber auch mit Russland, mit den USA. Das heißt, das schränkt auch durchaus die außenpolitischen Räume der Türkei und würde eigentlich auch die innenpolitischen Räume der AKP-Regierung auch beschränken. Also man könnte durchaus mit Druck aus der EU Demokratie, Menschenrechte, Frieden sichern. Also das wäre überhaupt kein Problem. Wenn zum Beispiel Deutschland und die EU tatsächlich dafür eintreten würden und ernsthaft damit drohen würden, zum Beispiel die Herrschaftsbürgschaften, die dieser Investition absichern, zurückzunehmen, das würde von heute auf morgen wirken. Die Freilassung von Deniz Yücel war eigentlich dem geschuldet, dass eigentlich der damalige Außenminister, na wie hieß der Dicke? Steinmeier. Nee, nicht der Steinmeier. Der noch unsympathischere SPDler. Gabriel, genau. Der Gabriel hat wie ein Nebensatz erwähnt, man könnte mal darüber nachdenken, ob man diese Hermes-Botschaften auch in Zukunft weiter macht. Das hat schon gereicht. Am nächsten Tag war der sich raus. Das heißt, wenn man tatsächlich solche Maßnahmen auffahren würde, könnte man sehr viel bewirken. Macht man aber nicht, weil das für die EU, für Deutschland keine große Rolle spielt, die Menschenrechte in der Türkei zu schützen. Aber außenpolitisch sind die Räume durchaus geengt. Das heißt, die Türkei kann eigentlich in der Region nicht so agieren. Und das bringt zum Beispiel das Problem, weil eigentlich keiner Interesse hat, dass die Türkei in Nordsyrien interveniert, also auch die EU nicht, auch die USA nicht, auch Russland nicht, ist es zum Beispiel jetzt sehr, sehr schwer für die Türkei, diese Eskalationspolitik dort weiter voranzutreiben. Also eigentlich war klar, dass dann nach dem Afrikakrieg wieder was kommen müsste, gerade vor den Wahlen, also es gab vor kurzem die Kommunalwahlen, zuvor war klar, eigentlich müsste wieder was passieren und es ist nichts passiert. Das heißt eigentlich, dass die außenpolitischen Räume der AKP immer wieder diese Eskalationen voranzutreiben, auch so nicht existieren. Das heißt, diese außenpolitischen Beschränkungen bringen auch innenpolitische Probleme. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass eigentlich ironischerweise die AKP eigentlich die gleichen Probleme hat wie all die islamisch-konservativen Parteien zuvor. Also die AKP ist jetzt kein völliges Novum. Es gab solche Parteien immer wieder. Es gab die Demokratische Partei in den 50er Jahren, es gab die Gerechtigkeitspartei und so weiter. Also es gab immer eine bestimmte Partei, die für eine bestimmte Richtung in den türkischen Staat steht, nämlich für muslimisch-konservative Tendenz, die vielleicht auch eher stärker provinziell ist und nicht so stark ist Istanbul zentriert, aber es gab diese Tendenz schon immer. Und diese Regierung gab es auch schon in den 90er Jahren, die aber so an diesen Fragen gescheitert sind. Also Wirtschaftskrise und die kurdische Frage. Also keine wirkliche Lösung für die kurdische Frage zu haben und die Wirtschaftskrise nicht im Griff zu haben. Haben in den 90er Jahren dazu geführt, dass es eigentlich eine massive Krise gab, weswegen dann das alte Parteiensystem zusammengebrochen ist, wodurch die AKP überhaupt entstehen konnte. Und eigentlich steht die AKP vor dem gleichen Problem. Sie haben für die kurdische Frage ebenfalls keine Lösung, weil sie wissen, auch die militärische Lösung gibt es nicht. Also sie können darüber Wahlen gewinnen, zum Teil. Aber auch das funktioniert nicht ewig. Und sie können die kurdische Frage über Krieg nicht lösen. Also es sind Tausende von Menschen umgebracht worden, Hunderttausende vertrieben, aber die kurdischen Kräfte sind nach wie vor da. Die PKK ist nach wie vor da, wie schon seit 30, 40 Jahren. Die wird auch in 10, 20 Jahren immer noch da sein, wenn man so weitermacht. Und gerade der Krieg ist eigentlich ein sehr guter Rekrutierungstool für die PKK, weil klar ist, HDP wählen, Wahlkampf machen, sich dann irgendwie verprügeln lassen von der Polizei. Warum? Man erreicht ja eh nichts. Die Bürgermeister werden eh inhaftiert und abgesetzt, die Abgeordneten werden auch inhaftiert, dann kann man direkt mit der Waffe agieren. Also gerade seit 2015 kann sich eigentlich die PKK vor Rekruten, ja, also es gibt einen massiven Zulauf für die PKK. Das heißt, die kurdische Frage militärisch lösen funktioniert schlichtweg nicht. Es wäre denkbar, das ist tatsächlich auch etwas, was ich 2016 irgendwie auch beim Interview in den Raum gestellt habe, es gibt immer diese genozidale Option. Also man kann immer per Völkermord einfach eine Bevölkerungsgruppe vernichten und da hat man quasi diese Frage löst. Bei der Armenier 1915 hat man es gemacht, bei den sogenannten Griechen hat man es auch gemacht, bei den Kurden hat man es nicht gemacht. Weswegen das so ist, versuche ich in der Dissertation rauszufinden. Aber so als grundsätzliche Option ist es mal da. Also man kann natürlich Krieg führen und man kann immer Menschen massenweise umbringen und hoffen, dass man darüber einen Konflikt löst, in dem quasi eine Konfliktseite einfach nicht mehr existiert. Aber jenseits von Genozid gibt es eigentlich nicht viele Optionen. Das heißt, man wird diese kurdische Frage in 10 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, je nachdem wie stark die AKP noch bleibt, über Verhandlungen lösen müssen. Man wird verhandeln müssen. Mit wem auch immer. Mit der HDP, mit der Nachfolgerpartei der HDP, mit der PKK direkt, mit Öcalan, also dem PKK, ein Anführer, der inhaftiert ist. Man wird das irgendwie lösen müssen. Das führt eigentlich keinen Weg vorbei. Oder man greift eben zum Genozid. Das sind so die Optionen, die im Raum sind. Aber aus Sicht der AKP macht das zumindest kurzfristig auch durchaus Sinn, den Krieg weiter fortzusetzen, weil darüber diese Koalition aufrechterhalten wird. Aber auch das hält nicht ewig. So, das sind sozusagen ganz grob die letzten 3-4 Jahren in der Türkei. Und das versuchen wir eben hier in dieser Publikation anhand von verschiedenen Fragen anzugehen. Wir versuchen zu verstehen, was das Präsidialsystem ist, also was sozusagen der Kern dessen ist. Wir schauen uns die verschiedenen Oppositionskräfte in der Türkei an. Also die Frauenbewegung zum Beispiel in der Türkei ist nach wie vor sehr, sehr stark. Und wir versuchen zu verstehen, wie kann sie sich in einem autoritären Regime auf den Beinen halten, wie kann sie ihre Kampagne nach wie vor durchsetzen, weil die Frauenbewegung tatsächlich nach wie vor viele Kampagnen hat, auch durchaus auch Ziele erreichen kann und von der Regierung nicht so repressiv angegangen wird wie andere Kräfte. Also ihr habt bestimmt die Bilder gesehen am 8. März, wo die Polizisten die Frauendemonstration angegriffen haben, aber es gab diese Frauendemonstration. In anderen Fällen gibt es die Demonstration einfach nicht, weil sie direkt von vornherein zerschlagen werden. Zum Beispiel die Umweltbewegung, die sehr wichtig war und nach wie vor ist eigentlich repressiv zerschlagen worden. Es gab diese großen Kampagnen gegen die Staudämme, gerade in den kurdischen Gebieten. Das wurde einfach repressiv zerschlagen. Im Fall der Frauenbewegung funktioniert das nicht und wir versuchen zu verstehen, warum. Also wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr das Buch kaufen. Ich werde jetzt nicht alles erzählen, weil sonst habt ihr gar keinen Grund, die 5 Bücher, die ich dabei habe, zu kaufen. Genau. Wir versuchen eben sozusagen diese wirtschaftliche Krise zu verstehen. Wir versuchen auch Prognosen zu liefern, die aber immer schwierig sind, weil also es gab zum Beispiel vor wenigen Tagen im linken Stadtmagazin Terz aus Düsseldorf eine sehr positive Rezension über das Buch. Da wurde gesagt, wir hätten gewusst, dass tatsächlich jetzt bei den Neuwahlen im Istanbul zum Oberbürgermeisterwahlen, dass da die AKP verlieren würde. Das stimmt nicht. Das hat keiner gewusst. Also alle dachten, wenn Erdogan diese Wahlen noch erneuern lässt, dann ist eigentlich klar, dass die per Wahlmanipulation, per Wahlfälschung diese Wahlen für sich entscheiden würden. Niemand hat daran gedacht, dass sie die Wahlen zwar neu durchführen lassen, obwohl es eigentlich nicht legitim ist, obwohl es eigentlich irgendwie dafür keine wirkliche Begründung gibt, aber dass sie diese Wahlen dann doch verlieren und dass sie diese Niederlage auch akzeptieren, was sie gemacht haben. Das hat keiner gewusst. Also die Prognosen sind im Fall der Türkei, im Fall der kurdischen Frage immer ein bisschen schwierig, aber wir versuchen so bestimmte Punkte anzureißen. Wirtschaftskrise ist ein Punkt. Die Schwierigkeiten der AKP, die grundsätzlichen Schwierigkeiten der AKP-Regierung sind andere Punkte. Ja, und versuchen sozusagen zu verstehen, welche Kräfte in der Türkei aus linker Perspektive interessant sind und vielleicht für etwas stehen können, für einen linken Neubeginn in der Türkei. Jenseits der klassischen Institution. Da ist die Frauenbewegung sehr wichtig und die Umweltbewegung wäre auch wichtig, also von ihrem Potenzial her. Aber da gibt es eher andere Begründungen, weil im Fall der Umweltbewegung die Regierung viel besser mit der Terroristenkarte arbeiten kann. Also sozusagen die Proteste gegen, zum Beispiel gegen Staudämme, kann sie durchaus als kurdische Proteste ummanteln. Und dann quasi diese Karte, das sind Separatisten, das sind Terroristen. Sie, im Fall der Frauenbewegung funktioniert das nicht, weil es eine landesweite Bewegung ist, quer über die ethnischen Grenzen, die auch tatsächlich dezentral überall läuft. Und die Umweltbewegung ist dann doch sehr stark zentriert auf die kurdischen Gebiete. Und das ist dann etwas anderes. Genau, bevor meine Stimme völlig versagt, weil ich eigentlich unter Medikamenten stehe. Genau, das sind so verschiedene Punkte, die wir versuchen anzureißen. Und diese Publikationen sind auch durchaus Teil einer Beschäftigung, die wir auch in anderen Rahmen fortsetzen. Lars hatte ein paar Punkte genannt. Was wir auch durchaus weiter fortsetzen, ist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt es zwei Dossiers, Online-Dossiers, bei der wir fortlaufend zum Beispiel die aktuellen Wahlen in Istanbul kommentieren, versuchen, dann fortwährend Informationen, Einsichten zu liefern, dass man eben vielleicht auch über den Tag hinaus sich anschaut, was in der Region passiert, was in der Türkei passiert, weil wir auch festgestellt haben, dass eigentlich seit etwa 2 Jahren das Interesse deutlich zurückgegangen ist. Es gab zwischendurch durchaus auch einen Platz in der breiten öffentlichen Meinung für eine linke Kritik an der türkischen Regierungspolitik. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also wir sind quasi wieder marginalisiert, also stehen da, wo wir eigentlich vorstanden. Deswegen schreibe ich auch eher für ND und für Rosa-Luxemburg-Stiftung und nicht mehr für die großen Zeitungen. Das heißt, wir wurden das zum Teil auch einfach ausgebotet und spielen da keine Rolle mehr. Aber auch zum Beispiel jemand wie Deniz Yücel, der für die Welt schreibt, kann natürlich auch deutlich weniger Interesse und Aufmerksamkeit für sich generieren, als das vor 2 Jahren der Fall war. Das heißt, das Thema Türkei ist aus deutscher Sicht weitgehend erledigt, was auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir quasi eigene Probleme haben. Also zum Beispiel der Aufstieg der Rechten in Deutschland mit der AfD. Natürlich zieht das Aufmerksamkeit, ich kann es auch vollkommen gut verstehen, dass man sich mit solchen Dingen vor der Haustür beschäftigt, als sich anzuschauen, was in der Türkei passiert. Aber wir versuchen tatsächlich als Langzeitprojekt dieser Entwicklung zu verstehen, weil natürlich dieser Blick unmittelbar dran, was passiert, natürlich nicht reicht, weil man auch eigentlich auch nicht so viel verstehen kann und dann zu Schlüsseln kommt, die eigentlich keine Grundlage haben. Genau, jetzt habe ich ganz viel gesprochen, über eine halbe Stunde. Würde aber mit euch gleich gerne diskutieren. Vielleicht gibt es auch so Nachfragen, weil vielleicht nicht alle Details allen bekannt sind. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir es mal einen kleinen Punkt. Dankeschön. Vielleicht erstmal so die Sachfragen, wie man so klassischerweise nennt. Also gibt es so Verständnisfragen, oder? Könntest du nochmal, ich kenne mich ja mit dem Thema tatsächlich nicht so gut aus, ja. Könntest du mir vielleicht nochmal kurz den Grundkonflikt irgendwie beschreiben, den es zwischen Kurden und der Türkei gibt und warum das so eine starke und auch konstitutive Frage in der Außenpolitik der Türkei? Ja. Das geht eigentlich darauf zurück, deswegen war dein Hinweis auch richtig. Also ich schreibe eigentlich keine Dissertation über die kurdischen Aufstände, sondern eigentlich darüber, wie die Türkei als Nationalstaat entstanden ist und was es dann heißt, was, also was der Nationalstaat bedeutet. Der, also dieser Staat ist entstanden auf einem Gebiet, in der tatsächlich ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen gelebt haben und zum Teil auch noch gelebt hatten, also zum Teil die Gründung. Man muss dazu allen sagen, dass natürlich der Genozid an den Armenierinnen eine quasi eine Grundlage bildet, dass man überhaupt von einer Türkei reden kann, weil es zuvor in vielen Gebieten die Nicht-Muslime die Mehrheit waren. Also ja, das ist so das eine. Also indem man die Armenier massenweise umgebracht hat, konnte man überhaupt erstmal von einem türkischen Gebiet überhaupt sprechen. Dann ist aber das trotzdem das zweite Problem, selbst wenn man die ganzen Armenier umgebracht hat, die Griechen und die anderen Nicht-Muslime vertrieben hat, was man tatsächlich gemacht hat, über verschiedene Schritte, bleiben die Kurden übrig. Und gerade im Osten der Türkei bilden sie sowohl die Mehrheit und sind auch sehr gut organisiert. Das heißt, sie waren im Osmanischen Reich durchaus ein Teil der Staatselite. Also die kurdischen Stammesführer waren eingebunden. Und gut organisiert, hatten Regierungserfahrung in ihren Gebieten. Also man konnte mit ihnen nicht das Gleiche machen wie mit dem Armenien. Das heißt, da ist eben die Frage, wie gehst du damit um? Dass da so etwa ein Drittel der Bevölkerung damals kurdisch war, nachdem die Armenier umgebracht waren. So. Und es gab so verschiedene Modelle, die diskutiert wurden. Es gab zum Beispiel auch Vorstellungen von einer islamischen Nation. Also sozusagen alle Muslime, nicht Muslime explizit ausgeschlossen, aber alle Muslime in diesem Gebiet die Herrschernation sein sollten. Also es gab tatsächlich auch zum Beispiel von Atatürk in den ersten Jahren der Republik auch solche Reden. Er sagt, er versprach, wir unterscheiden nicht zwischen Türken, Tscherkessen, Kurden, sondern es ist eine Nation, alle Muslime sind die Herrschernation. Fertig. Das wurde sehr schnell weggelegt und die türkische Republik wurde gegründet, in der gesagt wurde, es gibt nur noch Türken und andere Bevölkerungsgruppen gibt es schlichtweg nicht. Und die Äußerung, dass du Kurde bist, wurde kriminalisiert. Das sollte dazu dienen, dass man die Kurden assimiliert. Also man konnte sie ja nicht massenweise umbringen, man konnte sie auch nicht vertreiben, aber sie sollten zu Türken werden, zumindest in der Öffentlichkeit. Das hat aber nicht funktioniert. Das ist eigentlich, also eigentlich der Haupt. Also es ist dann, wenn ein Konflikt zwischen türkischem Staat und der kurdischen Bevölkerung, also nicht zwischen Türken und Kurden, weil dieser zum Glück bisher dieser interethnische Konflikt, wie zum Beispiel im Fall von Ruanda, so nicht gab. Also es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es nicht zum Genozid gekommen ist. Es gibt zwar eine Desinteresse, Apathie auf Seiten der türkischen Bevölkerung für das kurdische Leid, aber es gibt jetzt nicht irgendwie Zivilisten auf der türkischen Seite, die dann in die kurdischen Dörfer reingehen und einfach massenweise Menschen umbringen. Das ist nicht passiert, bisher zum Glück. Aber es ist ein Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen Bevölkerung, weil die kurdische Bevölkerung inzwischen so das Haupthindernis dafür ist, dass man überhaupt von einem einheitlichen türkischen Staat reden kann. Das ist eigentlich so der Grundkonflikt, den es bisher sieht. Und da gibt es verschiedene Lösungsmodelle. Ein Modell wäre Föderalismus. Man sagt, einige Gebiete kriegen bestimmte Autonomie. Das muss nicht mal politisch sein. Es reicht eine gewisse kulturelle Autonomie zu sagen. In den Schulen werden zum Beispiel zwei Sprachen unterrichtet, also Türkisch und Kurdisch. Wir gründen, also dass ich irgendwie bei Gerichten dürfen die Kurden natürlich irgendwie ihre Verteidigung auf Kurdisch halten. All das, was heute nicht geht, kann man ja auch durchaus erlauben. Also man kann durch den kulturellen Raum eine gewisse Öffnung machen. Es würde auch fast reichen. Also das war im Jahre 2000, bis 2015 hätte es für die Kurden durchaus gereicht, zu sagen, ihr bekommt eine kulturelle Autonomie und dürft in euren Gebieten selbst verwalten. Das hätte gereicht. Aber dazu ist die Türkei nicht bereit, weil die Türkei sich nach wie vor versteht als ein einheitlicher türkischer Staat. Und das ist eigentlich der Grundkonflikt. Also das ist eigentlich für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar, warum die Türkei darauf besteht. Aber das ist der zentraler Punkt. Es gibt keinen Platz für Föderalismus. Also es gab zum Beispiel, als die HDP bei den Neuwahlen 2015 im November ein Programm aufgelegt hat, bei der im Wahlprogramm von Föderalismus und Selbstverwaltung die Rede war, wurde sie angeklagt wegen Separatismus. Das war auch die Grundlage für die Inhaftierung der bei den Parteivorsitzenden und der Szenenabgeordneten. Also das ist so der Grundkonflikt. Aber das lässt sich natürlich langfristig nicht aufhalten. Also es wird eine Lösung geben müssen. Und das ist eigentlich eine mögliche. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, wie die türkische Mehrheitsgesellschaft und die Kurden in dieser heutigen politisch so ticken. Ja. Man könnte ja eigentlich den Eindruck gewinnen, halt irgendwie, dass irgendwie, der Dissens gar nicht so groß ist. Also auch die Kurden sind halt irgendwie konservative, semitische Muslime. Ja, ja. Also es gibt ja, also deswegen denke ich mir auch nicht, dass das schon die Religion-Frage so entscheidend wäre. Weil es sind tatsächlich, also in Diyarbakir leben sunnitische Kurden, die auch sehr konservativ sind, und die Leute, die sie umbringen, sind auch sunnitische Türken. Also ist anhand der Religion kein Unterschied. Also wenn es einen Unterschied gibt, der ist aber ist eher entstanden durch den Konflikt. Das natürlich ist in der kurdischen politischen Bewegung natürlich ist eine größere Öffnung für linke Inhalte, weil das quasi der einzige Partner war auf der türkischen Seite mit, man zumindest etwas Interesse für die kurdische Frage hatte und auch für das Leid der Kurden. Das heißt, es gibt inzwischen, ist es so, dass vielleicht die kurdische politische Bewegung, also PKK und HDP, deutlich linker sind als die kurdische Gesellschaft. Das kann man durchaus sagen. Es gab auch zum Beispiel bis zum Kriegsanbruch auch relativ viel Unterstützung für die AKP in den kurdischen Gebieten. Also sie wurden gerade gewählt, weil sie eben für diese Idee der islamischen Gemeinschaft eintraten. Und sie sozusagen auch so wahrgenommen wurden. Ne? Das ist irgendwie eine Partei für alle Muslime. Zumindest. Also es gibt ja durchaus diese sehr konservative Seite, auch in der kurdischen Gesellschaft. Und da gibt es jetzt nicht so die großen Unterschiede. Aber durch die Erfahrung jetzt mit dem türkischen Staat sind sozusagen linke Inhalte, linke Bewegungen in der kurdischen Seite jetzt deutlich stärker geworden. Aber es ist quasi eine Reaktion auf den Staatsterror, wenn man so will. Ja, bitte. Ja, anschließend, gibt es dann so, also kurdischen Leuten eher so antistaatliche Tendenzen aufgrund von dieser Erfahrung? Dass die halt irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf solche so übergeordneten Einrichtungen? Danke für die Frage. Ja, das hatte ich ein bisschen hier unterschlagen. Also in beiden Publikationen ist es tatsächlich so, dass diese Frage, was hat die kurdische Bewegung an kurdischen Modellen entwickelt, als Antwort auf diese Erfahrung sind, also ganz viel Text dazu. Das eine ist natürlich diese Idee des sogenannten demokratischen Konföderalismus. Das ist, wenn man so will, keine antistaatliche Idee, sondern eine parastaatliche Idee. Also eine politische Ordnung, die jenseits vom Staat funktioniert. So heißt auch diese Schrift von Deutschland, jenseits von Staat und Macht, wo ja auch ganz viele anarchistische Ansätze mit einbaut in seine Publikation. Was ein bisschen überraschend ist für einen ehemaligen Anführer einer stalinistischen Kaderpartei. Aber ja, das ist für ihn kein großes Problem. Er hat da ganz viele Sachen, Dinge, die er zusammenbringt und zusammenmischt. Und diese Idee ist eben, dass man jetzt nicht gegen die Staaten kämpft, also weder einen eigenen Staat etabliert, aber auch nicht gegen die Staaten offen kämpft, sondern Gemeinschaften schafft, die jenseits vom Staat funktionieren. Das hat man zum einen gemacht, zum Beispiel in den kurdischen Gebieten unter der AKP, unter der HDP-Bürgermeisterin. Man hat sozusagen kommunale Strukturen geschaffen, die parallel liefen zu den offiziellen Strukturen in den ganzen Kommunen. Es hat auch bis zum Kriegsausbruch auch recht gut funktioniert, dass man sozusagen parallel so zivilgesellschaftliche Strukturen schaffte. Und das wird natürlich in Rojava auch umgesetzt. Diese Idee von nicht Nationalstaat, auch kein kurdischer Nationalstaat, weswegen man auch heute nicht mehr von Rojava spricht. Also Rojava ist ja nicht Westen auf Kurdisch, sondern von Westkurdistan. Das sagt man eigentlich offiziell nicht mehr, sondern das heißt Föderation Nordsyrien. Und auch dieses Emblem ist dreisprachig, kurdisch, arabisch, türkisch. Weil auch da irgendwie Turkmenen leben in dem Gebiet. Das heißt, man hat eigentlich versucht, sich sozusagen wegzudistanzieren von dieser Idee von Einheitsstaat, Nationalstaat, was eigentlich für die ganze Region, eigentlich auch für die ganze Welt kennzeichnend ist. Und das ist tatsächlich eine Reaktion darauf. Man kann das auch sagen, das ist irgendwie unter dem Einfluss des Anarchismus entstanden. Es ist aber, so würde ich das beschreiben, eher eine pragmatische Lösung auf die Lage der PKK selbst. In den 90er Jahren. Also auch da war klar, die PKK wird diesen Krieg für einen kurdischen linken Staat nicht gewinnen können. Die Türkei wird diesen Krieg auch nicht gewinnen können. Also man ist sozusagen so ein bisschen Pattsituation und kommt einfach nicht weiter. Und in einer solchen Situation sind viele Befreiungsbewegungen woanders auch einfach zerbrochen. Die haben einfach versucht, immer militanter, immer gewalttätiger vorzugehen, und irgendwann haben sie die Unterstützung der Bevölkerung verloren. Oder haben quasi kapituliert in nicht unterschiedlicher Weise und haben sich auf irgendwas eingelassen. Im Falle PKK ist es anders. Sie haben quasi versucht, eine andere Antwort zu finden. Das machen sie eigentlich immer wieder, dass sie quasi versuchen, gibt es noch einen dritten Weg? Also, gibt es noch was anderes? Und das ist eigentlich die Antwort der PKK und auch Deutschlands, zu sagen, den Staat erobern werden wir nicht können, das funktioniert einfach nicht. Hätten wir vielleicht gerne, aber funktioniert schlichtweg nicht. Den Staat abschaffen können wir auch nicht, also versuchen wir etwas Drittes. Das ist eigentlich der, also auch zum Beispiel Rojava wird auch als der dritte Weg beschrieben. Also immer versucht, gibt es noch einen anderen Weg. Und das ist eigentlich so ein dieser, ich weiß, Pragmatismus der PKK ist eigentlich das, was sie auch seit 30, 40 Jahren am Leben hält. Weil es gab diese Punkte immer wieder, bei der ideologischere Parteien gesagt hätten, das machen wir nicht oder diesen Weg versuchen wir gar nicht. Aber die PKK hat eigentlich alles Mögliche versucht. Also auch die Islamische Union. Es gab auch eine Phase, wo die PKK versucht hat, über diese islamische Karte Politik zu machen. Hat zum Teil sogar funktioniert. Also sie haben sogar die kurdischen konservativen Schichten, die zuvor, also die haben Milizen gegen die PKK aufgestellt in den 80er Jahren. Und die haben diese Leute für sich gewinnen können. Also es ist durchaus so ein gewisser Pragmatismus durchaus da. Also, Opportunismus. Jedenfalls versuchen sie, also wenn es sozusagen irgendwie wenn in einer Mauer ist, dann gehen sie irgendwie rum. Das ist eigentlich so der Weg der PKK eigentlich mal wieder. Und bisher hat das zumindest für die Organisation selbst auch sich quasi ausgezahlt. Also das ist nach wie vor ein Akteur, den man jetzt nicht wegkriegen kann. Genau, aber das ist so, also es gibt halt diese Modelle, die aber es gibt auch andere, die das tatsächlich beschreiben als Öcalan hat Schriften von Anarchisten gelesen, deswegen ist er zum Anarchisten geworden. Das glaube ich nicht, sondern ist, glaube ich, eher dieser klassische Weg der PKK zu sagen, wir haben ein Problem und die Lösung A und B, die eigentlich immer da sind, funktioniert, also versuchen wir etwas anderes. Aber ja. Sind hatten die anarchistischen Schriften Einfluss in der Problemlösung bei Öcalan mitgewirkt? Also, die werden auch zitiert, genau. Also die werden auch. Genau. Also das ist zum Beispiel auch eine gewisse Türöffner für anarchistische Bewegungen in den kurdischen Gebieten, weil sie sich auf das beziehen können, was anerkannt ist. Das ist ja ganz wichtig. Also man muss sich jetzt quasi auf was beziehen können, was nicht verrufen ist, sondern anerkannt. Und Schriften von Öcalan sind anerkannt. Das heißt, man kann sozusagen sich als kurdischer Anarchist sagen, ja, aber das, was ich betrete, hat er doch auch gesagt. Und wenn du gegen mich bist, bist du auch gegen Öcalan. Also das funktioniert durchaus. Es ist einfach eine riesen Masse an Schriften. Das heißt, jeder kann sich so ein bisschen raussuchen, was er braucht. Und es ist durchaus ein Türöffner für anarchistische Kräfte auf verschiedenen Ebenen, sowohl in Rojava als auch in der Türkei, zu sagen, wir sind legitimer Teil dieser Bewegung und das funktioniert. Das heißt, es ist durchaus ein gewisser Türöffner-Effekt da. Man muss jetzt nicht darüber spekulieren, wie weit Öcalan selbst zum Anarchisten geworden ist. Muss er auch nicht. Aber es öffnet quasi Räume für Anarchistinnen in den kurdischen Gebieten. Ja. Jetzt komme ich nochmal zum Verhältnis von PKK halt, irgendwie, das vielleicht nochmal quantifizieren, irgendwie so halt. Ja. Zur kurdischen Bevölkerung. Zur HDP. Zur HDP, okay. Also, es ist oft so die Rede von etwa 40.000 Kämpferinnen der PKK. Bei jeder nicht legalen Organisation ist es natürlich schwierig, irgendwie. Aber es gibt diese großen Ausbildungslager in Nordirak, es gibt Strukturen in Nordsyrien und es gibt auch Gruppen, die in der Türkei, also in den kurdischen Gebieten der Türkei, aktiv sind. Da deutlich mobiler, weil sie da nicht so feste Strukturen aufbauen können. Das war zum Beispiel in den 80er Jahren anders. Also da gab es also diese Basen in der Türkei. Aber inzwischen sind die eher in Nordirak und Nordsyrien. Und ja, etwa 40.000 Kämpferinnen. Es ist jetzt nicht so, dass es alle 20 Millionen Kurden in der Region die PKK unterstützen. Aber es gibt durchaus eine Unterstützung, die auch viel darauf zurückgeht, dass Erfahrungen gemacht wurden von Staatsterror, von Unterdrückung und so weiter. Also es ist eigentlich so ein kontinuierlicher Pool, der gefüllt wird durch die türkische Politik. Kann man nicht anders sagen. Und das bestimmt vielleicht auch so das Verhältnis zwischen HDP und der PKK. Also die Vorstellung, dass es das Gleiche ist, also zum Beispiel in den türkischen Regierungsmedien wird oft gesagt, geschrieben HDP-KK, also es ist quasi die gleiche Organisation ist, das ist natürlich Quatsch. Aber es gibt quasi eine gemeinsame Erfahrung, es gibt auch gemeinsame Verbindungen. Zum Beispiel der Bruder von dem ehemaligen Parteivorsitzenden, Demirtas, ist bei PKK. Und Demirtas, der HDP-Ex-Vorsitzender, hat überhaupt erst quasi mit Politik angefangen als Rechtsanwalt für Menschenrechtsfragen. Also als quasi die Verletzung der Menschenrechte und der Kriegsverbrechen in kurdischen Gebieten in seiner Familie, in seiner Region zum Thema gemacht und ist darüber politisiert worden. Das ist sozusagen sein Schlüssel zur Politik. Und das ist in vielen Fällen ähnlich. Also es gibt durchaus auch Familien, bei der die eine sich entscheiden, ich gehe jetzt zur PKK und versuche, also kämpfe mit der Waffe in der Hand. Und die anderen gehen in die Politik, zum Beispiel im Fall der HDP oder auch die ganzen Vorgängerparteien, die auch immer wieder verboten wurden, was dann auch immer wieder ein Pool war, zu sagen, wir haben es versucht, unsere Partei hat irgendwie Erfolge gezeigt und sobald wir erfolgreich waren, wurden wir verboten, unsere Politiker wurden inhaftiert, also gehen wir wieder in die Berge. Das ist so ein Klassiker. Aber es gibt diese, also auch familiäre Beziehungen, die sich aufgrund der gemeinsamen Erfahrung mit der Türkei speisen. Aber es ist, also es stehen durchaus für unterschiedliche Tendenzen. Also wie man zum Beispiel auch sehen konnte bei den Neuwahlen im November 2015, die HDP hat tatsächlich massive Unterstützung verloren. Also gerade unter jungen Kurden, zum Beispiel auch in Deutschland, war klar, warum sollen wir es machen? Also warum Wahlkämpfe? Warum irgendwie für die HDP eintreten? Das funktioniert doch schlichtweg nicht. Also es sind durchaus zwei verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Man kann Wahlkampf betreiben, man kann sich Zivilgesellschaft organisieren. Und in Zeiten, wo das nicht möglich ist, gehen Leute andere Wege. Das ist durchaus, sind zwei verschiedene Organisationen mit zwei verschiedenen Logiken und so weiter. Aber es gibt eine gemeinsame Erfahrung, das eigentlich eint eigentlich alle kurdischen Kräfte, sowohl die rechten, also selbst die rechten kurdischen Kräfte, haben sie Erfahrung gemacht mit türkischer Unterdrückung. Insofern, das ist schon da. Aber das einzusetzen würde, wäre Quatsch. Und die HDP kommt bei etwa auf 10% bei den Wahlen und in den kurdischen Gebieten, zum Beispiel bei den Oberbürgermeisterwahlen, ist es regional unterschiedlich, aber von 90% in Jizre bis irgendwie 30-40% in anderen Teilen. Also es ist durchaus sehr, sehr stark im Vergleich zu dem Landesergebnissen. Aber es ist nicht so, dass überall die Kurden in großer Mehrheit die HDP wählen. Also es ist nach wie vor zum Beispiel Kurden, die die AKP wählen oder zum Beispiel die Kurden in Dersim wählen ganz stark die JHP oder andere Parteien. Das also kann man sozusagen nicht in eins setzen. Aber natürlich ist diese kurdische Erfahrung durchaus ein Moment, bei der gesagt wird, wir wählen eine Partei, obwohl sie vielleicht links ist, obwohl da vielleicht LGBTI-Themen drin sind, weil sie sozusagen für die kurdischen Interessen eintritt. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder Wählerin der HDP tatsächlich all diese Ziele mitträgt, aber sie stärkt natürlich darüber auch natürlich auch die LGBTI-Bewegung, weil sie natürlich Teil dieser Partei ist und darüber auch Unterstützung bekommt. Aber genau, also das sind so die ganz grob die Verhältnisse. Ja. Wir müssen auch nicht künstlich Fragen generieren. Frage. Ja. Ich habe vorgestern erst eine Doku über einen kommunistischen Bürgermeister. In Dersim. Genau. Ich dachte, so eine klassische kommunistische Partei, die Kommunalpolitik macht, also halt eigentlich eher so Rätekommunistisch orientiert ist, wenn ich es mal irgendwie in so spreche. Hätte ich das gar nicht erwartet. So. Ja, es ist also, der ist tatsächlich so ein Fall für sich. Also, das ist ohnehin eine Region, die schon immer in der Türkei eine eigene Geschichte hat. Also, galt immer als rebellisch, galt immer als anders, war auch immer wieder das Ziel von Militäroffensiven, auch darüber forsche ich. Es gab auch dann 37, 38 etwas, was viele als Genozid bis dahin. Also es ist eigentlich immer recht rebellisch gewesen. Und dieser Bürgermeister jetzt, dieser kommunistische Bürgermeister in Dersim, ist es weniger rätekommunistisch, sondern geht es mehr darum, dass er Kommunist war und gute Kommunalpolitik für die Menschen gemacht hat. Deswegen wurde er gewählt. Also jetzt nicht irgendwie, weil er Kommunist war, hat er so viel Unterstützung, sondern Er war zuerst Bürgermeister von einem kleineren Bezirk und war dort auch sehr erfolgreich und ist dann bei den Oberbürgermeisterwahlen überraschend zum Sieger geworden. Das ist tatsächlich für die HDP eine Schwierigkeit, weil natürlich dort, also der Bürgermeister ist von der türkisch-kommunistischen Partei und dadurch hat der HDP natürlich diesen Kreis verloren. Also der ist ihn verloren. Und das war gar nicht so einfach für die, das zu akzeptieren. Also das ist jetzt nicht so, dass es alles irgendwie, weil es Linke sind und dann da irgendwie Grün sind, sondern es gab tatsächlich große Vorwürfe von der HDP an den Bürgermeister, dass der überhaupt kandidiert. Und dadurch den Kandidaten der HDP Stimmen kostet und quasi sind Posten weggeklaut hat. Würde ich nicht so sehen. Also das ist jetzt nicht meine Sicht, aber das ist tatsächlich war es sehr, sehr umstritten und es gab sehr viel Kritik und auch das Vorwurf, also in der jungen Welt gab es einen Artikel, wo gesagt wurde, das ist eigentlich im Prinzip ein trojanischer Pferd der AKP, der die HDP-Stimmen quasi wegklaut. Quatsch. So. Er war einfach erfolgreich, irgendwie als Bürgermeister von diesem Bezirk, hat irgendwie auch sehr wirksame Dinge gemacht, wie zum Beispiel kostenlosen Nahverkehr und ähnliches und kooperativ unterstützt. Und das hat funktioniert. Leute haben ihn halt deswegen irgendwie gewählt. Bitte. Von welcher türkischen Kommunistischen? Von der TKP. Also es gibt ganz viele türkische kommunistische Parteien. Es gibt derzeit gibt es als TKP, ich glaube, es sind drei TKPs, und ist irgendwie, aber spielen eigentlich sonst keine Rolle. Also das ist tatsächlich eher eine Kuriosität, wenn man so will, das Wort ein TKP-Kandidat, ein Bürgermeisterposten. Also es ist zum Beispiel auch bei den Kommunalwahlen, halt diese Ergebniskarten, wo man halt irgendwie AKP, MHP, dann halt andere Parteien, GHP und so weiter, HDP und dann halt ein Fleck. Das ist halt der Sinn. Das hat halt, es gab noch in Istanbul Kandidaten, die über die GHP-Listen, also andere linke, türkisch-linke Parteien, die über GHP-Listen in die Rathäuser gezogen sind. Also jetzt nicht als Bürgermeister, sondern halt als Rathausmitglied. Aber dass tatsächlich eine Splitterpartei, wenn man so will, der Oberbürgermeister stellt, ist eher ungewöhnlich. Aber mal ganz kurz, also die sonstig, also eigentlich spielen linke Parteien außerhalb der HDP eigentlich keine Rolle mehr. Auch zum Beispiel Parteien wie ÖDP, die zwischendurch in den 90er Jahren relevant waren, spielen eigentlich heute keine Rolle mehr. Also bei Wahlen unter 0,5% und so weiter. Also das ist eine kleinere Splitterpartei. Und viele Kräfte haben sich dann in die HDP reinbegeben und sind dort aktiv auf unterschiedlicher Ebene. Also es gibt auch zum Beispiel so eine Art zivilgesellschaftliche Bündnis der HDP, wo auch verschiedene Kräfte, die bei Wahlen nicht mitmachen, trotzdem irgendwie im HDP-Umfeld aktiv sind. Das ist zum Beispiel Linksradikale, die sagen, Wahlen ändern nichts, wir unterstützen die HDP nicht bei Wahlen, sind im HDP-zivilgesellschaftlichen Umfeld durchaus dabei. Also zum Beispiel einige Freunde von mir, die dann ja, Linksradikale sind. Sind dann so, bitte. Das ist ein guter Übergang, weil ich wollte eine persönliche Frage stellen. Und zwar, wie sieht es denn eigentlich aus, also du Vorsteher in dem Bereich? Ich stelle mir da vor, dass man dann auch also diese Region dann auch mal besuchen muss oder irgendwie Kontakte pflegt. Aber ich sag mal, nach der Affäre UGL irgendwie stelle ich mir das irgendwie auch gefährlich vor, so für dich. Weil ich meine, du bist bestimmt nicht jemand, der den Blatt von dem Mund nimmt. Und das ist ja gerade in der Türkei irgendwie auch schwierig, da als Journalist oder Wissenschaftler irgendwie in den Bereichen irgendwie zu publizieren oder zu forschen. Hast du da schon Erfahrung oder wie sieht das bei dir aus? Ich war jetzt seit 2013 nicht mehr in der Türkei. Und das will sich jetzt auf absehbare Zeit nicht ändern. Und das muss auch gar nicht so viel sein. Also, selbst wenn ich irgendwie schweigen würde, wäre ich nicht sicher. Ich hatte, als ich bei der Flüchtlingshilfe in Bochum gearbeitet habe, einen Fall begleitet, bei der es darum ging, dass die Schwägerin von einer Person auf Facebook etwas zur Wirtschaftskrise kritisch geschrieben hat. Also gar nicht über Erdogan, gar nicht über AKP, sondern das mit der Wirtschaftskrise läuft ja nicht so gut. Die Schwägerin. Und dann wurde die andere Person, die das gar nicht geschrieben hat, in der Türkei inhaftiert. Ist dann nach einer halben Woche rausgekommen, also quasi, wenn man so will, nimmt man es nochmal auf Deutsch, wenn man Verwandte irgendwie inhaftiert. Sippenhaft, genau, Sippenhaft, danke. So, das ist im Prinzip. Also es reicht schon der leise Anhauch von Kritik. Bei der Einreise ist es so, dass die Smartphones beschlagnahmt werden und dann werden sie durchsucht. Und wenn da irgendwas ist, was irgendwie kritisch sein könnte, was irgendwie suspekt ist, dann kannst du entweder, dann darfst du entweder nicht einreisen oder du wirst am Flughafen für eine Woche festgehalten, wenn es gut läuft, und dann zurückgeschickt mit Einreisesperre auf Lebenszeit oder eben Inhaftierung. Als Deutscher, da bist du ein bisschen besser geschützt, insofern, weil es man dich nicht kontrolliert. Dass du dann einfach als Tourist durchgehst. Aber zum Beispiel Deutsch-Türken, die nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben, wo man sofort dachte, das ist, das sind die Finger davon, das ist inzwischen kein Schutz mehr. Also doppelte Staatsbürger sowieso, die werden einfach als Türken behandelt, mit all den Konsequenzen, aber auch Deutsche, die nur Deutsche sind, werden inhaftiert. Es gab zum Beispiel einen Fall aus NRW von einem Solarunternehmer, der inhaftiert wurde, weil ein Geschäftspartner von ihm bei der Glühweinbewegung war, also auch da nicht er, sondern sein Partner, auch inhaftiert seit über einem Jahr, ohne Prozess, ohne alles. Das heißt, nein, das ist, also ich kann da eh nicht frei forschen, aber selbst wenn ich Urlaub machen wollen würde und meine Großeltern sehen wollen würde, wäre das nicht möglich. Schwierig. Schwierig im Sinne von, also unmöglich, genau. Also ich könnte bestimmt einreisen, aber vielleicht wäre die Ausreise etwas schwieriger. Das ist auch so, dass zum Beispiel Forschen zu der Frage in der Türkei auch in den letzten Jahren zunehmend schwierig geworden ist. Es gab eine ganz kurze Zeit, in der im Zuge dieser kurdischen Öffnung auch die AKP zum Beispiel die Fälle, über die ich forsche, in die Öffentlichkeit geholt hat. Es gab zum Beispiel von Erdogan selbst eine vermeintliche Entschuldigung für die Massaker in Dersim 37, 38 und es wurden Dokumente veröffentlicht. Aber es gab zum Beispiel, und das ist wieder sehr, sehr kennzeichnend, um der JHP quasi einen auszuwischen, die in diesen Jahren da auch regiert hat. Und sozusagen die JHP als den Feind der Kurden darzustellen. Das hat auch recht gut funktioniert, also bei den Wahlen dann. Das macht die AKP immer wieder, aber es gibt jetzt keine freie Forschung. Auch zum Beispiel bei dem Fall von Genozid an den Armeniern. Einige Jahre wurden Leute nicht angeklagt, wenn sie das Wort Genozid genutzt haben. Auch das ist zum Beispiel heute anders. Das ändert sich je nach Gusto und je nach welche Bündnispartner man gerade braucht. Aber in der Türkei forschen kritisch ist nicht möglich. Es gab einen Aufruf, einen Friedensaufruf, sehr harmlos, zu moderat, also nach meinem Geschmack, der unterschrieben wurde von etwa 2000 Wissenschaftlerinnen in der Türkei. Und gegen all diese Leute wurden anschließend wegen Unterstützung von Terrorismus eine Anklage erhoben. Es gab viele Haftbefehle, viele Inhaftierungen, viele mussten nach Deutschland fliehen, also für die Entlassung sowieso, genau. Also im Staatsbetrieb, aber auch in den privaten Unis. Da sind die Rektoren quasi proaktiv geworden und haben Leute einfach von heute auf morgen rausgeschmissen. Genau, also 10.000 Entlassungen im Sektor, darunter auch all diese Friedensakademikerinnen, wie sie sich nennen, aber auch viele Inhaftierungen und auch viele Exil. Also etwa 50 dieser 2.000 Wissenschaftler sind derzeit in Deutschland und versuchen hier über irgendwie durch Spendien oder durch schlechte Jobs an Unis über Wasser zu bleiben. Genau, also das ist, und ich fand diesen Aufruf total harmlos, also eher. Also ich habe es nicht unterschrieben, das einfach, weil ich das einfach so harmlos fand und der Lage nicht angemessen. So, andere Kollegen haben es unterschrieben und haben, obwohl sie in Deutschland sind, auch Vorladungen zu Gerichten bekommen. Also ich habe das damals deswegen nicht unterschrieben, weil mir es so schwach vorkam. Mhm. Ich wollte fragen, wie die Situation und die Stimmung in Rojava ist, halt auch mit Bezug darauf, dass die Amis sich angekündigt haben, irgendwie da auszubrechen. Ja. Vielleicht noch mit Bezug jetzt mit dieser Annexion von Afrin, ja. Wie da jetzt die Stimmung ist. So. Die Stimmung ist tatsächlich etwas merkwürdig, weil es gab den Angriffskrieg gegen Afrin. Die Region wurde fast vollständig erobert, also nicht alles. Es gab noch ein Restgebiet, in der Flüchtlinge noch ausharren, etwa 200.000 Flüchtlinge harren in diesem Restgebiet noch aus. Das macht auch schon deutlich, dass eigentlich auch dort damals die türkische Armee nicht so quasi frei agieren konnte, sondern auch darauf angewiesen war, wie die USA und Russland sich positionieren. Und sie haben zum Beispiel diesen letzten Gebiet quasi der Türkei vorenthalten. Weil klar war, wenn die Türkei dort einmarschiert, wird es zu massiven zu Massenmorden kommen. Und das darf nicht. Die Haltung der USA, gerade unter Trump, ist so, dass du einerseits diese Äußerung von Trump hast, andererseits ist aber die eigentliche US-Außenpolitik recht stabil. Und Trump hat zum Beispiel auch diese Ankündigung, sich aus Rojava zurückzuziehen, wieder zurückgenommen. Gesagt, ja, es geht ja um so einen langfristigen Rückzug und es soll irgendwann nur noch 400 US-Soldaten übrig bleiben und nicht mehr 2000 wie derzeit. Aber dieser Rückzug findet de facto nicht statt. Das hat auch viel damit zu tun, dass die USA eigentlich in Syrien sehr viele Bündnispartner durchprobiert haben und alle Bündnispartner, auf die sie gesetzt haben, haben sie entweder als Dschihadisten herausgestellt oder wurden zerschlagen. Es gab zum Beispiel Milizen, die mit sehr viel US-Militärhilfe aufgebaut wurden, die aber in kürzester Zeit von Al-Qaida oder von IS zerschlagen wurden. Und die syrisch-kurdischen Kräfte sind eigentlich die einzigen, die sowohl fähig sind und auch sich als verlässlich gesagt haben. Also die jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen dann doch die Kooperation mit den USA im Anti-IS-Kampf aufgekündigt haben, sondern das eigentlich recht stabil halten. Das heißt, die türkischen Pläne für Nordsyrien können sich nicht so umsetzen, wie sie es eigentlich vorhaben. Also ist eigentlich seit Jahren klar, dass sie dort eigentlich komplett einmarschieren wollen. Also es soll eigentlich eine Pufferzone an der türkisch-syrischen Grenze entstehen, über das ganze Gebiet von Rojava. Aber dazu ist es bisher nicht gekommen und ist auch absehbar, dass das für die Türkei auch in Zukunft schwer sein wird, dort weitere Interventionen durchzuführen, weil die Großmächte nicht dafür sind, nicht wirklich. Es kann sich natürlich immer wieder ändern. Also auch damals vor dem Afrikakrieg waren sich ja nicht viele sicher, dass Russland doch kein grünes Licht gibt. Und dann gab es doch dieses Zulassen der türkischen Angriffskrieges. Es kann sich natürlich auch in Zukunft ein solches Szenario bilden. Aber derzeit sieht das nicht danach aus, dass die USA sich zurückziehen. Und es wird im Fall von Syrien auch langfristig darauf hinauslaufen, dass es irgendeine Art von Abkommen zwischen Regime und Rojava geben wird. Es hat viel damit zu tun, dass eigentlich die Entwicklung in den letzten 3-4 Jahren so war, dass andere Kräfte zerschlagen wurden. Also das ist zuvor eine Syrien-Karte mit ganz vielen verschiedenen Farben. Und das heißt eigentlich zwei Farben. Du hast eigentlich das Regime, das fast über ganz Südsyrien und über Mittelsyrien herrscht. Du hast Rojava im Norden. Du hast noch Idlib sozusagen als nennenswerten Hochburg der dschihadistischen Opposition. Und du hast die türkischen Invasionsgebiete. So, aber eigentlich ist sozusagen klar, so die Hauptkräfte sind Regime versus Rojava. Und es wird in diesem Fall zu einem Kompromiss kommen. Das ist eigentlich absehbar. Es gibt auch Verhandlungen seit Monaten. Es ist nur noch nicht ausgemacht, wessen Bedingungen durch sich durchsetzen. Also das Regime hat natürlich nach wie vor, ein Syrien also einheitlich homogenen Syrien zu errichten, in der Föderalismus keine Rolle spielen soll, wie es schon vor dem Bürgerkrieg. Also wenn man Assad fragt, Föderalismus keine Option. Und ich denke, das läuft daraus hinaus, dass man zumindest auf dem Papier auch keinen Föderalismus einrichten wird. Man wird de facto Autonomie für die kurdischen Gebiete im Norden gewähren. Die Frage ist nur, wie lange und wie weit. Also, es wird sicherlich so sein, dass die Außengrenzen vom Regime wieder kontrolliert werden. Das ist eigentlich klar, dass es passieren wird. Es wird sicherlich so sein, dass auch in Rojava dann die Symbole, die Fahnen des Regimes hängen. Dass auch dort die syrische Armee patrouillieren wird. Die Frage ist natürlich, was passiert mit den syrisch-kurdischen Kräften? Und wie viel Autonomie können sie sich retten? Und das hat viel damit zu tun, ob die USA sich zum Beispiel zurückziehen, ob andere Kräfte, wie sie sich aufstellen, ob zum Beispiel die Türkei weiter Angriffskriege durchführen kann, weil wenn es zu einem weiteren Angriffskrieg kommt, dann wird Rojava deutlich mehr Kompromisse machen müssen, um den syrischen Schutz zu bekommen, als wenn klar ist, dass eigentlich die Lage erstmal so stabil bleibt. Also dass da nicht so quasi so als Tauschhandel. Also wer kann sich wie weit durchsetzen? Und das Interesse des Regimes ist natürlich Einheitsstaat ohne Föderalismus, ohne irgendwie andere Akteure, die relevant sind. Und das Interesse der syrischen Kurden ist natürlich relativ viel von dem Projekt zu zu retten. Aber es wird irgendwas dazwischen sein. Und ich bin mir relativ sicher, dass da nicht auf dem Papier, also wenn man sich sozusagen das, die Oberfläche anschaut, das Regime sich durchsetzen wird. Die Frage ist nur, wie weit sich unter der Oberfläche viel von dem, was in den letzten 5 Jahren aufgebaut wurde, retten kann. Und da bin ich eigentlich recht optimistisch, weil ich die türkische Bedrohung nicht mehr so stark sehe, weil diese außenpolitischen Hemmnisse doch sich als wirksam zeigen. Aber es ist, also bei Afrin-Krieg gab es auch viele, die sich geirrt haben. Das kann ja nicht mal passieren, dass die Großmächte sich dann doch für etwas anderes entscheiden, aufgrund von was auch immer. Wenn es zum Beispiel massiv, also wenn man irgendwie, es gibt einen Anschlag auf die US-Truppen in Nordsyrien, es sterben 50 US-Soldaten und Trump sagt von heute auf morgen, wir ziehen alle Truppen ab, dann kann es durchaus sein, dass es irgendwie dann natürlich im Sinne der Türkei und gegen Rojava funktioniert, weil natürlich dann die Karten des Projekts deutlich geschwächt sind. Sowas kann immer passieren. Also ich bin natürlich auch, ich habe auch keine Glaskugel. Aber derzeit sieht es einfach so aus, dass die türkische Bedrohung relativ eingedämmt ist, die USA sich nicht zurückziehen und das stärkt eigentlich eher die Hand der Verhandler auf Seiten von Rojava. So. Aber immer schwierig. Also, ja. Genau, die Stimmung ist halt, das eine ist natürlich, hat es natürlich irgendwie auch gerade, also wir hatten bei der Rundreise zu dem Buch eine Ethnologin, die vor kurzem da war in Rojava, die auch dann 5 Monate in dem Gebiet auch mit der ganzen Frauenräten und so Diskussionen geführt hat. Und sie sagt eigentlich, dass die Stimmung eher kämpferisch ist, was mich eigentlich eher überrascht hat. Und dass es sogar Stimmen gibt, die sagen, wir müssen Afrin befreien. So, das ist natürlich, ich denke, es ist illusorisch, aber es gibt offensichtlich auch diese Stimmung unter einem Teil der kurdischen Bewegung, dass man sagt, wir fühlen uns so stark, dass wir über sowas überhaupt nachdenken können. Ich denke nicht, dass es dazu kommt, dass tatsächlich die YPG jetzt in Afrin einmarschiert, aber wenn die Stimmung so ist, dann hat das wahrscheinlich auch reale Gründe, dass man sich doch nicht jetzt so in die Ecke gedrängt fühlt. Genau. Wenn, also das Interview mit Anja Flach, das ist die Ethnologin, ist auf der Online-Dossier der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich, sowohl im Bereich Nahost als auch im Bereich Türkei. Genau, also das ist eigentlich immer so eine recht gute Quelle, um aktuell auch Dinge zu verfolgen. Es gibt noch einen Text von einem kurdischen Exilpolitiker, Hatip Dijle, der schon davon spricht, dass das Regime am Ende wäre, aufgrund der Wahl in Istanbul. Nicht meine These, aber ihr könnt vielleicht auch irgendwie einfach nachlesen, wie das kommt. Aber es ist tatsächlich auch zum Beispiel also überraschend und zeigt vielleicht auch, dass sie vielleicht auch nicht alles im Griff haben. Also wenn sie eine solche Wahl entweder nicht wagen zu manipulieren oder nicht manipulieren können, dann zeigt es auch durchaus eine Schwäche. Aber ist daraus irgendwie den ersten Anzeichen Zusammenbruch zu sehen. Also zum Beispiel Dennis Sücher macht das Gleiche. Er sagt auch irgendwie, hat schon einen Abschiedsbrief an Erdogan geschrieben in der Welt. Also das will ich nicht machen. Aber also es ist schon so ein Moment der Schwäche, das ist mindestens ein Zeichen, dass sie noch nicht alles im Griff haben. Ja. Genau, was gibt es noch zu sagen? Noch eine Frage. Ja, bitte. Wie sieht das aus mit dieser Gülen-Bewegung? Hm. Was passiert mit den Leuten? Wie verhalten die sich jetzt? Oder sobald sie nicht eingesperrt sind? Oder? Ja, bei der Gülen-Bewegung ist das Spannende, dass es eigentlich eine Bewegung ist, die 40 Jahre in der Türkei aktiv war, unter dem Deckmantel einer Bildungsbewegung, es geschafft hat, eigentlich den Staat de facto nicht zu unterwandern. Es gab, also als die AKP an die Macht kam, kam es auch deswegen zu dieser Kooperation, weil die AKP wusste, dass die Gülen-Bewegung Teile der Justiz, der Medien kontrolliert und sie dort einen Partner hat im Staat, während die AKP quasi von außen kam erstmal. Die Gülen-Bewegung ist auch dafür bekannt, also das wissen eigentlich auch alle in der Türkei, dass sie den Staat eigentlich recht lange unterwandert hat und auch die Justiz für ihre Interessen genutzt hat. Aber es gibt auch immer diese zweite Seite, also es ist das eine, irgendwie diese Unterwanderungsstrategie, aber es gibt auch viele Gülen-Anhänger, zum Beispiel an Schulen, im Bildungsbereich, die jetzt vielleicht nicht irgendwie mit diesem autoritären Geist so einverstanden sind, aber trotzdem irgendwie eine Nähe haben zu der islamisch-konservativen Richtung, aber vielleicht nicht irgendwie alles, was die Gülen-Bewegung gemacht hat, mit unterstützen. Das Ding bei der Gülen-Bewegung ist jetzt, dass sie ja die Erfahrung gemacht haben, dass all die Repressionsapparate, die sie mit aufgebaut haben, jetzt massiv gegen sie eingesetzt werden. Und zwar in einer Breite und auch in einer Intensität, bei der tatsächlich irgendwie von Unrecht in großem Ausmaß man reden muss. Also es wurden hunderttausende Menschen entlassen, Lehrerinnen an den Grundschulen, weil sie vermeintlich mit dem Putschversuch zusammenhängen würden, was völlig absurd ist. Alle möglichen Leute, weil sie zum Beispiel ein Bankkonto bei einer vermeintlich Bilanzbank hatten, wurden inhaftiert und vieles, vieles mehr. Das heißt, es gibt durchaus eine Erfahrung damit, dass der Staat repressiv und ungerecht gegen sie vorgeht. Und es hat auch in Teilen der Gülen-Bewegung auch durchaus, glaube ich, zu einem Umdenken geführt, insofern, dass sie das, was sie zuvor gemacht haben, als Fehler anerkennen. Also vielleicht nicht öffentlich, aber zumindest intern gibt es wohl durchaus Diskussionen, dass man das vielleicht eigentlich alles ganz richtig war. Es war wieder oft gesagt, irgendwie, wir haben es quasi auf das Spiel der AKP eingelassen und nicht, also so selbstkritisch ist man dann doch nicht, aber diese Erfahrung von Repression, von Exil, und viele sind auch deshalb zum Beispiel in Deutschland, hat nicht durchaus dazu geführt, dass man umdenkt. Aber wie weit das in die Tiefe geht und wie weit aus Teilen der Gülen-Bewegung man vielleicht auch eine demokratische Bewegung entstehen kann, weiß ich nicht, aber bisher ist es keine demokratische Kraft, sondern eine autoritäre, islamisch-konservative Bewegung, wo man immer sagen muss, dass ihre Mitglieder natürlich zu Unrecht verfolgt werden, also aufgrund von Dingen, die keine Grundlage für Inhaftierung, Folter, Entführung und so weiter sind. Aber die Bewegung selbst ist natürlich jetzt keine demokratische Kraft. Und wie hat sich dieser Gülen jetzt geäußert? Also was sagt der dazu? Zu was denn? Ja, jetzt also da, zu den Vorkommnissen. Gibt es da eine Äußerung von ihm irgendwie? Es ist ja in den USA und äußert sich immer wieder. Also natürlich ist die Gülen-Bewegung, kritisiert die Gülen-Bewegung die Repression in der Türkei und die antidemokratischen Maßnahmen der AKP-Regierung. Bei der kurdischen Frage ist es ein bisschen anders, weil eigentlich die Gülen-Bewegung deutlich nationalistischer war als die AKP selbst. Also da gibt es diese Äußerung nicht. Aber ich habe inzwischen auch Stimmen gehört von der deutschen Gülen-Bewegung, dass man zumindest diese Kriegsverbrechen anspricht. Also zum Beispiel im Fall von Gisela und anderes auch sagt, dass es halt irgendwie Dinge sind, die nicht okay sind. Aber das ist jetzt mal erst irgendwie so, dass so übergeht, quasi diese Vorstellung der Türkei als Einheitsstaat aufzugeben, das wird noch lange dauern, wenn überhaupt. Aber es gibt eine gewisse Öffnung, aber die einfach darauf basiert, dass man selbst sehr massive diese Erfahrungen hat von Repression, von vielen Ungerechtigkeiten, was dann einfach bei Einzelnen dazu führt, dass sie eben umdenken. Also wenn du einfach aufgrund von irgendwelchen Lächerlichkeiten mit deiner Familie in ein Schlauchboot aus der Türkei fliehen musst, dabei Angehörige von dir sterben und dann irgendwie in Europa ankommst, dann hast du natürlich vielleicht anderes irgendwie Haltung zum türkischen Staat als zuvor. So, das ist einfach, genau. Aber weil sich das quasi darum umschlägt, dass die Bewegung insgesamt sich ändert, das weiß ich nicht. Also das ist noch schwierig zu sagen. Aber also musst du das dann immer diese beiden Seiten sehen. Die Bewegung selbst autoritär, stark religiös, stark konservativ, aber Mitglieder dieser Bewegung können und durchaus Erfahrungen gemacht haben, die sie in eine andere Richtung schieben. Gut. Aber das ist natürlich etwas, was wir jetzt bei uns nicht so die alles zentrale Rolle spielt, die Gülen-Bewegung. Das machen andere deutlich intensiver, weil sie eben diese Frage von Religion und Säkularismus als zentral sehen. Das sehen wir gar nicht so. Ja. Aber es gab zum Beispiel irgendwie Vorträge in Bochum von mir, wo dann Gülen-Mitglieder irgendwie dabei waren und versucht haben, halt irgendwie ja, eine gewisse Öffnung für das Leid der Kurden irgendwie so zu zeigen. So. Also das ist sowieso etwas Neues, was es zuvor nicht gab, weil eigentlich die Gülen-Bewegung deutlich nationalistischer war und ein der Konfliktpunkte auch irgendwie mit der AKP auch die Frage war, wie geht man mit der kurdischen politischen Bewegung um. Es tun sich Dinge, aber halt unter dem Eindruck von massiver Erfahrung mit dem türkischen Staat. Okay. Weitere Fragen? Okay. Wenn es nicht der Fall ist. Also, ich denke, es macht durchaus jetzt Sinn, trotz, also obwohl wir selbst hier genug Probleme haben, sich nach wie vor anzuschauen, was in der Türkei passiert. Nicht nur, weil man irgendwie Mitleid hat oder irgendwie das aus Interesse verfolgen, war ja nicht das, was in der Türkei in den letzten 18, 20 Jahren passiert ist, durchaus eine Lektion ist, wie rechtspopulistische, rechtsautoritäre Kräfte an die Regierung kommen, wie sie auch es schaffen, erfolgreich Oppositionskräfte auszuboten und wie Widerstand gegen diese Kräfte auch möglich ist. Also es gibt auch quasi auch positive Beispiele. Da will ich irgendwie die Frauenbewegung auf jeden Fall dazu sehen und die linke kurdische Bewegung in Teilen auch. Auch das, also die Erfolge der HDP unter diesen massiven repressiven Zuständen sind auch durchaus erwähnenswert. Das heißt, man kann auch durchaus sich irgendwie anschauen, was in der Türkei passiert ist und wie man daraus bestimmte falsche Schritte hier vermeiden kann. Also werden auch sicherlich in ein paar Jahren auch in Deutschland die Situation haben, dass wir eine rechte Regierung in den Bundesländern haben. Das ist eigentlich davon ist eigentlich recht klar. Und was können wir dann tun? Und was können wir dann lassen? Also was haben Leute, zum Beispiel andere schon gemacht? Und das ist zum Beispiel der Ansatz der türkischen Publizisten Ecem Temelkulan. Also die Kurden sind in die Berge gegangen und in die Sachsen gehen dann halt ins Erzgebirge. Schwierig. 10%. Schwierig. SKK. Ja. Das will ich jetzt gleich als das wird alles aufgenommen. Nein. Also es gibt auch zum Beispiel irgendwie die türkische Publizistin Ecem Temelkulan hat tatsächlich halt das versucht so anzugehen. Also macht bitte nicht alles irgendwie nicht neu und falsch, sondern versucht ein bisschen zu schauen, was woanders schon gemacht wurde und was einfach schiefgegangen ist und was man daraus lernen kann. Das ist, glaube ich, auch ein so ein Punkt, bei dem man so bestimmte Schwächen von autoritären Regimen sehen kann. Und wie schon in Portugal, wie schon in Spanien, werden diese Regime irgendwann fallen. Das ist ja nicht klar. Die Frage ist nur, man braucht dafür einfach einen langen Atem. Also man wird jetzt nicht durch eine Kommunalwahl oder durch eine Wahl das schaffen. Und es wird einfach noch 10 Jahre locker dauern. Aber irgendwann wird die AKP-Regierung auch zerfallen. Irgendwann wird es zu einem Wandel kommen. Die Frage ist nur, welche Ideen setzen sie dann durch? Also kommt das dann tatsächlich zu einem linken Umschwung, was es in der Türkei so nicht gab? Also es gab immer eine rechte, konservative Hegemonie. Ist einfach, also seit Gründen der Republik ist es einfach durchgehend so. Mal ein bisschen säkularer, mal ein bisschen konservativ, muslimischer, aber immer rechte Mehrheit in Gesellschaft und im Parlament. Und die Frage ist dann, können Linke sich jetzt langfristig so vorbereiten, dass, wenn es dann erst darauf ankommt, sie etwas haben, was Menschen überzeugen kann und wo sie mindestens eine relevante Rolle spielen. Auch wenn sie vielleicht nicht alles dominieren und hegemonieren, dass sie vielleicht mindestens eine relevante Stimme präsentieren können. Das wäre etwas Neues in der Türkei und das wäre dann auch die Hoffnung, langfristige Hoffnung, dass sich in der Türkei wirklich was ändert in den Staat, in dieser Gesellschaft, weil sonst wir eigentlich die Wiederholung dessen haben, was wir jetzt immer wieder hatten. In den 50er Jahren, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, davor schon, also in meinem Forschungsbereich, also eigentlich immer wieder eigentlich das gleiche Spiel. Und um das auszubrechen, braucht es tatsächlich einen neuen Entwurf. Und ob das dann klappt, das ist die große Frage. Und ich glaube, Linke müssen sich halt eher darauf vorbereiten, diese langfristige Perspektive zu bedenken. Und das ist natürlich für Linke schwierig, weil sie sehr ungeduldig sind oft. Bitte. Das geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Bitte, das war jetzt eh die Abschlussrede, aber mach danach einfach weiter. Klar, Politik. Eher so forschungstheoretisch. Ja. Hast du dich mal mit Lal Yegis Kritik der Lebensformen beschäftigt? Also ich glaube, das könnte echt spannend sein, weil wir halt, also gerade für solche Fragen, weil die versucht, über den Begriff der Lebensform, kulturelle oder soziale Praktiken zu gucken und wie dann Lebensformen entweder scheitern, also nicht lernfähig sind, oder eben einen Lernprozess basieren und dadurch eine kulturelle Transformation versuchen. Danke für den Tipp. Also schau mir auch mal an, ob das für mich was taugt. Ja. Muss ich dann gucken. Aber ja. Aber tatsächlich diese Bereitschaft, irgendwie zu lernen aus dem, was man gemacht hat, ist etwas, was man im Fall der Türkei so nicht sieht, was eigentlich viele Probleme dann reproduziert. Also eigentlich kann man schon bei dem kurdischen Aufstand 20, 30 Jahre schon sehen können, dass dieser Ansatz nicht funktioniert, dass man einfach die Kurden drückt und dann lassen sie sich mal alles assimilieren. weil so ist es auch nicht gekommen. Und man hat sozusagen die 1000 Toten von dem, seitdem einfach vermeiden können, indem man gesagt hat, okay, das haben wir versucht. Die Kurden sind tot, aber der Rest irgendwie ist trotzdem nicht irgendwie loyal, gehorsam, sondern hat nach wie vor eine eigene Idee davon, wie das Leben laufen soll, mit einer eigenen Sprache und so weiter. Dann hätte man schon sagen können, okay, dann brauchen wir tatsächlich einen anderen Weg. Also, ist aber so nicht gemacht. Das kann man sicherlich sagen. Genau. Bitte, ja. Ich habe auch vielleicht jetzt eine letzte Frage, eine praxisorientierte Frage. Ja. Gibt es denn in Witten oder in Gruppen oder so relevante Kräfte, die man da irgendwie supporten kann oder so, oder mit denen man sich mal zusammensetzen kann oder sowas? Also es gibt auch mal die kurdische Bewegung auch an den Universitäten, also zum Beispiel der kurdische Studentenverband, die IHK, die durchaus PKK nahe sind. Ja, also die sind zum Beispiel da. Es gibt jetzt neuerdings durch die neue Fluchtbewegung auch durchaus viele Menschen an den Hochschulen, also jetzt in Bochum nicht, aber anderswo schon, also zum Beispiel in Köln gibt es durchaus auch im Medienkreis, also Journalistinnen, Publizistinnen, die aus der Türkei fliegen mussten, dort Strukturen aufbauen. In Berlin gibt es relativ viele türkische, kurdische Wissenschaftlerinnen, die aus politischen Gründen flüchten mussten. Und dort entstehen schon neue Netzwerke. Ich glaube, es braucht eine kleine Zeit, aber da sozusagen zu gucken, die Augen dafür auch aufzuhalten, macht auf jeden Fall Sinn. In NRW ist es halt ein bisschen schwierig, weil sehr viel in Köln passiert, was halt so im Medienbereich ist, aber in den Hochschulen nicht. Obwohl, in Siegen gibt es tatsächlich witzigerweise einen kleinen Kreis von türkischen Wissenschaftlerinnen, die dort mit einem Stipendium sind. Genau, also hier und da gibt es halt schon solche Ansätze. Es gibt eine mobile Akademie, nennt sich das. Also das sind Wissenschaftlerinnen, die an verschiedenen Standorten Workshops machen. Es gibt so verschiedene Ideen, wie man das macht. Es gibt eine sogenannte Off-University, also quasi Universität außerhalb. Und die, was die machen, ist, dass die Wissenschaftlerinnen in der Türkei, die dort arbeitslos sind, und entlassen wurden aus dem Betrieb, per per Videokonferenz zu deutschen Hörsälen einschalten, dass man da halt quasi an so einem Kurs teilnehmen kann. Also da, wenn du mich da anschreibst, kann ich dir so ein paar Hinweise geben. Das läuft zum Teil im akademischen Bereich, aber es gibt auch diese politischen Initiativen. Da muss man halt schauen, was für einen irgendwie interessanter ist. Also es gibt durchaus auch diese Versuche, die Wissenschaftler, die nach Deutschland fliehen mussten, zu vernetzen. Es gibt einen Verein von den Friedensakademikerinnen und Kampagnen zum Beispiel gegen die Inhaftierung in der Türkei. Also hier und da gibt es schon so Dinge, die aber jetzt natürlich relativ klein sind. Aber da gibt es durchaus auch neue Bündnispartner für linke Kräfte. Was gibt das Forum für Demokratie und Menschenrechte in der Türkei in Deutschland? Das ist die letzte Veranstaltung, die ich so in der Woche. Genau. Ja, das war ja auch. Also gerade irgendwie. Also gerade irgendwie für. Ja. Ja. Also die Schwierigkeit von den älteren türkischen Strukturen ist natürlich halt, dass sie nicht mehr so viele Begeisterung mobilisieren können. Also es ist halt irgendwie schwierig, ne? Wenn du einfach seit 20, 30 Jahren hier bist, hast du ja auch nicht mehr so gute Verletzungen, was in der Türkei passiert, und ist da auch eine gewisse Resignation schon angetreten, das ist schwierig. Klar, dann ist es durchaus sinnvoller, sich mit den Leuten zu vernetzen, die frisch hier sind, mit auch vielleicht auch jetzt nicht diese klassisch marxist-leninistischen Ideologien verfolgen, sondern halt andere Ansätze. So, das, also es gab auch in der Türkei auch einen linken Neubeginn, bei dem man diese alten Dinger ein bisschen fallen gelassen hat. Bitte. Wie ist es mit der Dilif? Ja, das, also Dilif ist halt eher quasi in diesen sehr klassischen älteren linken Tendenzen. Ne? Das ist irgendwie eine Organisation, die auch schon lange existiert. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil. Also als undogmatischer Linker habe ich so gewisse Schwierigkeiten mit dem Inhalten. Aber wenn man sich natürlich mit Deutsch-Türken, irgendwie linken Deutsch-Türken unterhalten will, mit denen kooperieren will, könnte sein Partner sein, sicherlich. Ja. So, sozialdemokratische Zeit ist immer, wenn du die Linkspartei als linkssozialdemokratisch nennst, dann würde ich sagen, dann ist die auch linkssozialdemokratisch. Aber wenn du irgendwie unter sozialdemokratisch die SPD im Kopf hast, dann natürlich irgendwie, genau, also linkssozialdemokratisch so wie die Linkspartei. Ja, das passt durchaus. Also viele DDF-Leute sind ja auch irgendwie in der Linkspartei. Also zum Beispiel Sevim Dalalan aus Bochum kommt ja irgendwie aus der DDF-Tradition. Also das ist schon so. Aber das ist jetzt nicht so meine erste Adresse, wo ich hingehen würde. Aber ist durchaus ein linker Akteur unter den Deutschtürken, kann man anders sagen. Ja. Also ich glaube einfach, es geht ein bisschen darum, die Augen zu öffnen und gucken, wie, für was stehe ich? Und gibt es dafür irgendwie unter den älteren deutsch-türkischen irgendwie Gastarbeitergeneration oder unter den neuen Geflüchteten irgendwie Bündnispartner? Und da gibt es sicherlich, also egal, ob man es sich als irgendwie dogmatische Linke oder als dogmatische Linke versteht, findet man da auch irgendwie auch die Partnerinnen. Das ist sicherlich so.